Ich sprang auf und fing an, irgendetwas über Gott zu brüllen. Und Gott sagte, du wirst dich ändern. Die leichteste Art, Therapie zu machen, besteht darin, in die Realität des Klienten zu gehen. Diese Frau war extrem religiös. Und der leichteste Weg, sie in ihrem Wunsch nach Veränderung zu unterstützen, war, mich selbst zum Mittler zwischen Gott und ihr zu machen. Das ist genau das, was alle Pfarrer tun, nicht wahr? Sie konnte es akzeptieren. Damit habe ich ihr nur Informationen zurückgekoppelt, die sie mir vorher unbewusst gegeben hatte. Und das waren die Instruktionen, die sie brauchte. Nun, Tammy, lass uns so tun, als wüssten wir nicht, dass das Ganze etwas mit Brücken zu tun hat. Gib mir bitte ein Codewort für diese phobische Reaktion, die du schon seit einigen Jahren hast. Tammy, Rosa. Rosa, sie hat eine Rosaphobie. Jetzt habt ihr genauso viel Information, als wenn sie sagt, ich habe Angst davor, über Brücken zu fahren. Ihr habt immer noch keine Ahnung, was es für eine Reaktion ist, wo sie herkommt oder welche Dimensionen sie hat, internal oder external. Geheimtherapie und Codeworte verdeutlichen sehr anschaulich die Illusionen, den anderen Menschen zu verstehen, wenn er Worte benutzt, die sich nicht auf sinnesbezogene Beschreibungen beziehen. Bevor wir jetzt anfangen, möchte ich dich um etwas bitten, Tammy. Denk bitte an eine Situation, in der du dich in einer Weise erlebt hast, die du gut als Musterbeispiel nehmen kannst für deine ganzen Möglichkeiten und Fähigkeiten als erwachsener Mensch, als reife Frau. Irgendwann in den letzten Jahren. Vielleicht war es eine stressige Situation. Oder vielleicht war es einfach ein glückliches Ereignis. Hast du dich in einer Weise verhalten, mit der du ganz besonders zufrieden warst? Ich möchte, dass du dir die Zeit nimmst und solch eine Situation findest. Und lass mich wissen, wenn du sie hast. Hast du diese Bitte verstanden? Sie nickt. Okay. Zuerst einmal hoffe ich, dass ihr alle eine deutliche Veränderung bemerkt habt in ihrem Gesicht, ihrer Atmung etc. Diejenigen von euch, die sie beobachtet haben, konnten sehen, dass Tammy eine visuelle Vorstellung konstruiert. Sie suchte visuell und dann ging sie nach oben rechts. Sie ist eine normal organisierte Rechtshänderin, zerebral. Sie sah die Situation nicht von innen. Sie sah sich selbst in der Situation. Daher war ihre kinästhetische Reaktion nicht so stark, wie sie es gewesen wäre, wenn sie etwas anderes gemacht hätte, nämlich Folgendes. Hol dir dieses Bild von dir selbst noch einmal zurück. Und dann, wenn du es deutlich siehst, möchte ich, dass du in dieses Bild hineinsteigst, sodass du dich wirklich in dieser Situation befindest, die für dich ein gutes Beispiel deiner ganzen Fähigkeiten als Frau darstellt. Wenn du dann in deinem Körper tatsächlich wieder die Gefühle von Kompetenz und Stärke empfindest, die du mit dieser Situation verbindest, strecke deine linke Hand aus und lege sie auf meine. Okay, ich habe keine Ahnung, was das für eine besondere Erfahrung für sie war. Was ich jedoch weiß, ist, dass sie meine Anweisungen erfolgreich ausgeführt hat, denn das sehe ich an den bemerkenswerten und tiefgreifenden Veränderungen, die sie mir gerade nonverbal zeigte. Und ich stimme mit ihr überein. Das sieht wirklich gut aus. Es passt genau zu meinen Halluzinationen darüber, was Kompetenz und so weiter ist. Tammy, weißt du zufällig, welche Erfahrung ursprünglich mit der Phobie verknüpft war? Tammy, nein, weiß ich nicht. Genau, das ist typisch. Es ist typisch, dass der Betreffende nur weiß, dass er in bestimmten Situationen eine sehr starke kinästhetische Reaktion hat. In deinem Fall würde ich von einer wirklich überwältigenden Reaktion sprechen. Diese Reaktion ist so überwältigend, dass du in der Vergangenheit in diesen Situationen buchstäblich keine Wahlmöglichkeiten einüben konntest. Dir ist aufgefallen, dass sie in der Vergangenheit dein Verhalten eingeschränkt hat, oder? Tammy, oh ja, sogar in meiner Traumwelt. Die meisten Phobiker wissen nicht, welches ihr ursprüngliches Trauma war. Und letztlich ist es auch nicht notwendig, das zu wissen. Ich werde jetzt so vorgehen, als wäre es notwendig. Aber das ist einfach ein Teil der Mythologie. Tammy hat es fertiggebracht, über Jahre hinweg immer wieder und wieder auf die gleiche Weise zu reagieren. Sie hat wirklich bewiesen, dass sie weiß, wie das gemacht wird. Man kann sich eine Phobie als ein Lernen durch einen einzigen Versuch, One Trial Learning, vorstellen, das noch nie auf einen neuen Stand gebracht wurde. Und nebenbei bemerkt, es war erfolgreich. Oft wende ich mich nach rechts zu der betreffenden Person und sage Folgendes. Ich möchte diesem Teil von dir, der dich all die Jahre hat phobisch reagieren lassen, versichern, dass ich respektiere, was er gemacht hat und dass ich es als eine valide Reaktion ansehe. Hättest du diesen Teil nicht gehabt, der dich so effektiv hat reagieren lassen und dich damit von bestimmten Situationen ferngehalten hat, wärest du vielleicht gar nicht hier. Ich habe nicht vor, dir die Wahlmöglichkeit, phobisch zu sein, wegzunehmen, sondern ich will sie auf einen neuen Stand bringen, sodass du auch ganz andere Reaktionen haben kannst, die eher übereinstimmen mit deinen ganzen Ressourcen als erwachsene Frau. Wir werden diese Fähigkeiten in nur einem Versuch zu lernen benutzen, um dir dabei zu helfen, etwas anderes zu tun, zu lernen. Gleich werde ich dich bitten, eine Reise durch die Zeit zu machen. Während du zurückgehst, möchte ich, dass du immer dann den Druck hier auf meiner Hand verstärkst, wenn es nötig ist, dass du an deine Kompetenz als erwachsene, reife Frau erinnert wirst. Das ist deine Verbindung mit der Gegenwart und all den starken Ressourcen, über die du als erwachsener Mensch verfügst. Weißt du, welche Gefühle zu dieser Phobie gehören? Tammy, wow, berührt ihren Arm. Mehr ist nicht notwendig, um die phobische Reaktion zu ankern. Man kann auch eine andere Frage stellen. Wann hattest du zuletzt eine so starke Reaktion wie diese? Tammy, wow. Er berührt ihren Arm wieder. Jetzt habe ich die gleiche Reaktion bekommen wie eben, als ich sie fragte, weißt du, welche Gefühle zu dieser Phobie gehören? Der gleiche Gesichtsausdruck, die gleiche Atmung. Dafür gibt es jetzt einen Anker an ihrem Arm. Dieser Anker ist ein stabilisierender Faktor, der uns dabei hilft, zurückzugehen und ihre persönlichen Erfahrungen durchzusortieren, um das Originalerlebnis zu finden. Es ist nicht notwendig, so vorzugehen. Dieses ist eine Wahlmöglichkeit, mit Phobien zu arbeiten. Dadurch, dass du meine Hand hältst, bist du verbunden mit der ganzen Stärke und allen Ressourcen, die du als erwachsene Frau zur Verfügung hast. Es gibt Erfahrungen in deiner Vergangenheit, in die wir zurückgehen werden, um sie noch einmal zu durchleben, aber in einer Weise, die nichts mit dem ganzen Unbehagen zu tun hat, sondern so, dass du dich vollkommen wohl dabei fühlen kannst. Und ich rufe euch noch einmal den Begriff der Dissoziation ins Gedächtnis zurück, über den wir gestern sprachen. Während der Übung gestern Nachmittag erzählten wir euch, ihr solltet in das Bild hineinsteigen, um euch die volle Kinästhetik zugänglich zu machen. Hier trifft das Gegenteil zu. Jahre hindurch war Tammy bestimmten Situationen des wirklichen Lebens ausgesetzt, in denen sie mit sehr starken Gefühlen reagierte, mit sehr starken kinästhetischen Gefühlen, immer wieder aufs Neue. Sie zurückgehen und diese Erfahrung noch einmal erleben zu lassen, würde nur bedeuten, diese Gefühle durch Verstärkung zu stabilisieren. So ein Vorgehen ist lächerlich. Das Unbewusste der Leute sagt dazu, blöder Mist, wir müssen nicht dahin zurück, das tut weh. Man nennt sie resistente Klienten, stimmt's? Respektiert diesen Widerstand als eine Aussage wie etwa, sieh mal, lass dir doch mal was anderes einfallen, damit wir nicht wieder durch diesen ganzen Schmerz hindurch müssen. Unter anderem könnte man sich dieses einfallen lassen. Ich möchte, dass du deine Augen schließt, Hermie. Du kannst den Druck deiner Hand jedes Mal verändern, wenn du mehr Kraft brauchst. Du kannst sie direkt daraus beziehen und außerdem weiß ich dann, wo du gerade bist. Gleich werde ich zu dir hinreichen und dich hier am Arm berühren. Das wird dir helfen, dich ein bisschen an die rosa Gefühle zu erinnern. Ich möchte nicht, dass du wieder ganz in diese Gefühle hineingehst. Ich möchte, dass du diese Gefühle dazu benutzt und auch nur in der Intensität, wie du sie brauchst, um dich zurücktreiben zu lassen, bis vor deinen Augen eine Szene entsteht, in der du dich selbst dort drüben siehst, jünger als jetzt, und in einer Situation, die irgendwie damit zu tun hat, wie du gelernt hast, so zu reagieren. An einem bestimmten Punkt, während du diese Bilder siehst, die eng mit den rosa Gefühlen verbunden sind, werde ich dich fragen, was siehst du jetzt? Und an dem Punkt möchte ich, dass du das Bild festhältst. Es wird wahrscheinlich ein Bild von dir selbst sein, wo du jünger bist, auf eine besondere Weise gekleidet, in bestimmten Farben, in einem bestimmten Kontext. Ich weiß nicht, was du alles sehen wirst. Und im Moment weißt du selbst auch noch nicht, da du keine Ahnung hast, wo diese Reaktion herkommt. Sobald ich dich bitte, das Bild anzuhalten, möchte ich, dass du ein Standbild machst und einfach festhältst. Ich möchte nicht, dass du dann schon den Film ablaufen lässt. Denn wir müssen noch etwas arrangieren, damit du dich noch wohler fühlst, bevor du den Film ansiehst. Denke daran, dass du bestimmen kannst, in welcher Intensität diese Gefühle, er berührt den Phobieanker an ihrem Arm, du benutzen wirst, um dich zurücktreiben zu lassen, bis ein klar fokussiertes Bild vor deinem geistigen Auge auftaucht, das mit diesen Gefühlen verbunden ist und den Ort repräsentiert, an dem der ursprüngliche Lernprozess stattfand. Genau alle Kraft, die du brauchst, kannst du dir hier holen, während du dich zurücktreiben lässt durch die Zeit. Immer weiter, nimm dir die Zeit, noch mehr Zeit. Es gibt keine Eile. Fühl dich vollkommen wohl. Sieh dir das Bild an. Und nicke einfach mit dem Kopf, wenn du das Bild von dir in einem jüngeren Alter ganz klar vor dir siehst. Tammy, ich sehe mich jetzt in einem jüngeren Alter, aber ich bin nicht in irgendeiner Situation, ich bin einfach sehr gut. Kannst du sehen, welche Farbe die Schuhe haben, die du trägst? Tammy, schwarz. Okay, jetzt möchte ich, dass du ganz langsam auf den Boden blickst, genau dorthin, wo die Schuhe sind. Von da lass deinen Blick langsam wandern und guck, was es um dich herum zu sehen gibt, während du dort stehst in diesen kleinen schwarzen Schuhen. Wobei du daran denkst, zu atmen und dich daran erinnerst, dass du diese Gefühle von Stärke und Kompetenz zur Verfügung hast. Du hast schon ausreichend bewiesen, dass du dich mit jenen alten Gefühlen gut auskennst. Jetzt möchte ich, dass du zeigst, dass du diese Gefühle von Stärke und Kraft haben kannst, während du dir das Bild ansiehst und daran denkst, zu atmen. Sauerstoff ist sehr wichtig für diesen ganzen Prozess. So ist's gut. Wenn du das Standbild hast, nicke einfach. Okay, jetzt möchte ich, dass du das Bild stehen lässt. Genau wie ein Schnappschuss, entspanne deine rechte Hand, nicht deine linke. Deine linke Hand kann so gespannt sein, wie du sie brauchst, um Zugang zu bekommen zu diesen Gefühlen von Stärke, die du nötig hast. Und du atmest jetzt sehr gut, atme so weiter. Jetzt möchte ich gerne, dass du langsam nach oben fließt und aus deinem Körper heraus, sodass du dich tatsächlich selbst sehen kannst, wie du hier sitzt und mit mir Händchen hältst, so lächerlich, wie das auch klingen mag. Nimm dir so viel Zeit dafür, wie du brauchst. Wenn du es geschafft hast, aus deinem Körper herauszufließen, sodass du dich selbst sehen kannst von oben oder von der Seite, von vorne oder von hinten, dann nicke einfach mit dem Kopf, dass du erfolgreich warst. Ausgezeichnet. Jetzt möchte ich, während du in dieser dritten Position bleibst, dass du über den Punkt hinaus, wo du sitzt und meine Hand hältst und das Gefühl von Stärke und Erwachsensein empfindest, in die Vergangenheit blickst. Dieses Mal kannst du mit dem ganzen Gefühl von Stärke und wohliger Sicherheit alles genau sehen und hören, was der kleinen Tammy dort hinten passiert ist, sodass du etwas Neues darüber lernen kannst, was dort abgelaufen ist, zu einem neuen Verständnis darüber kommst, und deshalb neue Wahlmöglichkeiten hast. Das sollst du machen, während du aus der dritten Position heraus zusiehst und dabei ganz im Kontakt mit den Gefühlen des Gegründetseins und der Stärke, verbunden mit meiner Hand hier. In dem Bewusstsein, dass du das durchlebt hast und es nicht noch einmal durchleben musst, lass diesen jüngeren Teil von dir dort drüben die alten Gefühle haben, während sie zum letzten Mal durch dieses alte Erlebnis geht. Wenn du alles gesehen und gehört hast, so viel und so genau, dass du zu einem neuen Verständnis kommst, nicke einfach mit dem Kopf und bleib, wo du bist. Du kannst den Film ablaufen lassen. Jetzt. Sie nickt. Okay. Und ganz, ganz langsam möchte ich, dass du aus der dritten Position zurückfließt, wieder in deinen Körper hinein. Dich wieder mit ihm vereinigst, um hier zu sitzen, gut gegründet und mit dem Gefühl von Stärke und Kompetenz. Und jetzt möchte ich, dass du etwas sehr Wichtiges und Tiefgreifendes für dich selbst tust. Die jüngere Tammy hat etwas ganz Wesentliches für dich getan. Sie ging für dich noch einmal durch diese Gefühle, damit du dir in wohliger Sicherheit und mit dem Gefühl von Stärke noch einmal genau die Stimuli ansehen und anhören konntest, die in der Vergangenheit die überwältigende Reaktion ausgelöst haben. Dieses Mal konntest du sie sehen und hören, ohne rosa zu werden oder dich rosa zu verhalten. Ich möchte, dass du vor deinem geistigen Auge hinübergehst zu der jüngeren Tammy, sie hältst und alle Ressourcen einsetzt, über die du als erwachsene Frau verfügst, um sie zu trösten, um ihr zu versichern, dass sie nie mehr durch diese Schmerzen gehen muss. Sag ihr ein Dankeschön dafür, dass sie ein letztes Mal diese alten Gefühle für dich durchlebt hat. Erkläre ihr, dass du aus ihrer Zukunft kommst und deshalb auch ganz sicher sagen kannst, dass sie das jetzt hinter sich hat. Und wenn du siehst, in ihrem Gesicht, an ihrer Haltung und ihrer Atmung, dass sie ganz sicher ist, dass du von jetzt an für sie da bist, um auf sie aufzupassen und dich um sie zu kümmern, dann nimm sie bei den Schultern und zieh sie ganz nah an dich heran und spüre, wie sie deinen Körper aufnimmt. Nimm sie ganz in dich auf. Sie ist ein Teil von dir, ein sehr vitaler Teil mit sehr viel Energie. Diese Energie ist jetzt von der phobischen Reaktion befreit. Ich möchte dein Unbewusstes bitten, dir ein paar besonders angenehme Aktivitäten auszusuchen, für die ein Teil dieser Energie jetzt genutzt werden kann, für dich hier in der Gegenwart und in der Zukunft. Denn Energie ist Energie, und sie steht dir zu. Bleib einfach sitzen, entspanne dich und genieß diese Gefühle. Lass sie sich in deinem ganzen Körper ausbreiten. Nimm dir deine Zeit, denn es geht eine Menge in dir vor. Ich werde jetzt zu der Gruppe sprechen. Habt ihr die Anker mitgekriegt? Zuerst einmal hält sie meine Hand. Das ist ein Aussteigeanker, ein Ressourcenanker, der sie immer wieder aus der Klemme holen kann und besagt, hier genau bist du gegründet. Dieser Anker ist zusätzlich ein hervorragender Feedback-Mechanismus. Über die Temperatur, den Druck und die Feuchtigkeit ihrer Hand bekomme ich eine unglaubliche Menge an Informationen über ihr komplexes inneres Erleben. Ein Anker hier an ihrem Arm stabilisiert die phobischen Gefühle, sodass sie als Leitsystem benutzt werden können, um in die Vergangenheit zu gehen und einen visuellen Anteil des Erlebens zu finden. Der dient dann als Metapher für diese ganze Klasse ihrer Erfahrungen, die man die phobische Reaktion nennt. Sobald sie sich erst einmal selbst in einem jüngeren Alter dort hinten sieht, wobei ich die Gefühle benutze, um sie zu etwas zurückzuführen, das sie bewusst noch nie erfahren hat, dissoziiere ich sie in einem zweiten Schritt. Ich bitte sie, aus ihrem Körper herauszufließen. Ihr konntet die Veränderungen sehen in ihrer Haltung, der Hautfärbung, der Atmung und so weiter, die euch anzeigten, in welcher Position sie sich gerade aufhielt. Als die doppelte Dissoziation aufgebaut war, ließ ich sie dieser alten Erfahrung genau zusehen und zuhören. Sie sah und hörte neue Dinge, die ihr niemals zuvor verfügbar waren. Tammy, das stimmt. In der Vergangenheit war sie so überwältigt durch die kinästhetische, phobische Reaktion, dass sie nicht sehen und hören konnte, was vor sich ging. Das Bewusstsein ist begrenzt. Während sie sich selbst in einem jüngeren Alter zusieht und zuhört, assoziieren sich die Gefühle von Kompetenz und Gegründetsein mit den auditiven und visuellen Stimuli aus der Vergangenheit. Nachdem sie die ganze Angelegenheit durchlaufen hat, reintegrieren wir. Jedes Modell der Therapie, jede Psychotheologie gründet sich auf Dissoziation und Sortieren als Hilfe für die Menschen, sich zu reorganisieren. Ob ihr es nun Eltern, Kind, Erwachsenen, ich nennt, Top Dog, Underdog, ob ihr Stühle benutzt oder Worte, spielt überhaupt keine Rolle. Solange ihr das Verhalten der Person kennzeichnet und sortiert und dabei bestimmte Anteile des Verhaltens von anderen dissoziiert. Als professionelle Kommunikatoren seid ihr dafür verantwortlich, eure Klienten wieder zusammenzusetzen, bevor die Sitzung zu Ende ist. Ihr könnt euch einfach dadurch sicherstellen, dass die Dissoziationen, die ihr aufgebaut habt, am Ende der Sitzung reintegriert sind, indem ihr den Prozess, mit dem ihr sie aufgebaut habt, einfach umkehrt. In diesem besonderen Fall ist die Dissoziation, erstens, sieh dich selbst dort hinten in einem jüngeren Alter und zweitens, fließe heraus aus deinem Körper, dann für die Integration 1, fließe zurück wieder in deinen Körper hinein und ihr konntet die enorme Veränderung an ihr sehen, ein Hinweis darauf, dass sie diese Anweisung erfolgreich ausgeführt hat und zweitens dann, vor deinem geistigen Auge, gehe hinüber zu der jüngeren Tammy. Halte, tröste und beruhige sie. Bedanke dich, dass sie noch einmal da durchgegangen ist, damit du lernen konntest. Nimm sie in dich auf, reintegriere sie und spüre die Energie. Was wir hier machen, ist strukturierte Regression. Die Primärtherapie behauptet, dass sie vollständige Regression bis ins Säuglingsalter erreicht. Wenn das wahr wäre, dann würde sie nur dann Veränderungen erreichen, wenn sie nicht funktionierte. Würde die Primärtherapie wirklich vollständige Regression erreichen, dann täte sie genau dasselbe, was Tammy in ihrer phobischen Reaktion bis zum heutigen Tag gemacht hat. Vollständige Regression bedeutet einfach, dass man das Erlebnis in allen Systemen noch einmal durchlebt. Und wenn man das tut, verstärkt man es. Eine partielle, strukturierte Regression von der Art, wie Tammy und ich sie heute hier erarbeitet haben, gibt euch die Freiheit, in die Vergangenheit zurückzugehen und zu neuen Arten von Ressourcen mit den auditiven und visuellen Stimuli zu verbinden, die vorher die alten, unangenehmen, kinästhetischen Reaktionen hervorgerufen haben. Sie kann jetzt unmöglich durch diese Erfahrung gehen, und dabei immer noch die alte Reaktion aufrechterhalten. Denn sie hat ein zweites Mal in nur einem Versuch gelernt, one trial learning. Jetzt muss sie nicht phobisch reagieren. Ich habe ihr diese Wahlmöglichkeit nicht weggenommen. Vielleicht gibt es einen Kontext, in dem eine phobische Reaktion auf irgendetwas sehr nützlich ist. Ich spiele nicht den lieben Gott. Ich gehe davon aus, dass die Menschen im jeweiligen Kontext immer die bestmögliche Wahl treffen. Meine Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass Ressourcen, die von einem bestimmten Kontext dissoziiert sind, in diesem Kontext verfügbar werden. Ich überlasse es dem jeweils einzigartigen Menschen mit all seinen verschiedenen Bedürfnissen, von denen ich nicht einmal eine Ahnung habe, eine angemessene Auswahl zu treffen aus dem Kontinuum zwischen gegründet sein und terrorisiert sein. Und das wird sie auch tun. Diese Ressourcen waren in der Vergangenheit dissoziiert, aber jetzt sind sie integriert. Und beides sind Reaktionen auf die gleichen Stimuli. Mann, ihr geht von gewissen Annahmen aus über Integration und viele andere Dinge, die passiert sind. Richtig. Gibt es irgendeine bestimmte, die du hinterfragen möchtest? Mann, eigentlich alle. Gut, suche dir eine raus. Mann, dass sie sich überhaupt irgendwie anders fühlt als vorher. Okay, ich zeige dir eine Möglichkeit, das zu überprüfen. Er spricht Tammy an. Ich möchte dir eine Frage stellen. Er berührt den Phobieanker. Sie wendet sich ihm zu und lächelt. Wunderbar, du hast ihm die Antwort gegeben. Ergibt es jetzt einen Sinn für sie, mein Herr? Erinnerst du dich, wie ich sie das letzte Mal dort berührte? Und sie daraufhin die phobische Reaktion hatte? Dort hatte ich die phobische Reaktion geankert und dann bewiesen, dass ich Kontrolle über ihre Phobie hatte, denn als ich meine Hand ausstreckte und sie am Arm berührte, wurde sie phobisch. Eben streckte ich wieder meine Hand aus und berührte sie, und was machte sie? Sie sieht mich an, als würde sie sagen, was willst du von mir? Das ist eine viel elegantere Demonstration als jedes verbale Feedback, das ich bekommen könnte. Damit sage ich nicht, dass ihr das verbale, bewusste Feedback nicht mit einbeziehen sollt. Nur wisst, dass ihr, wenn ihr darum bittet, den Teil der Person anzapft, der am wenigsten informativ ist, nämlich ihr Bewusstsein. Ich zeige dir noch eine andere Möglichkeit, es zu testen. Tammy, ich möchte, dass du etwas für mich ausprobierst. Es ist nur ein wissenschaftliches Experiment. Gibt es in dieser Stadt Brücken? Ich möchte, dass du deine Augen schließt und in der Fantasie über eine dieser Brücken fährst. Und ich möchte, dass du es in einer ganz besonderen Weise tust, nämlich, dass du dabei in dem Auto sitzt, dich also nicht selbst von außen beobachtest, sondern alles so sehen kannst, wie du es siehst, wenn du tatsächlich über diese Brücke fährst. Was passiert, wenn du das machst? Tammy, sie hebt ihre Augenbraue und sieht etwas verdutzt aus. Ich bin über die Brücke gefahren. Ich bin über die Brücke gefahren. Gibt es eine elegantere Antwort? Wenn sie mir erzählt hätte, ich bin so glücklich, dass ich über eine Brücke gefahren bin, dann hätte ich zu ihr gesagt, was? Nicht so voreilig. Das ist ja nur eine ganz gewöhnliche Brücke. Tammy, aber wenn ich sonst über eine Brücke gefahren bin, habe ich mir immer gleich überlegt, was soll ich bloß tun, wenn das Auto zur Seite ausbricht. Und was sagte sie diesmal? Ich bin gerade über eine Brücke gefahren. Weil man Stärke und Zuversicht mit jenen auditiven und visuellen Stimuli assoziiert, dann wird das Überqueren einer Brücke eine menschliche Aktivität wie jede andere auch. Genau so eine Erfahrung, wie ihr anderen sie schon euer ganzes Leben lang macht, wenn ihr über eine Brücke fahrt. Dieses ist gleichzeitig eine Möglichkeit, eure Arbeit daraufhin zu überprüfen, ob sie angemessen in die Zukunft überbrückt ist. Wir wissen, wie sie aussieht, wenn sie die phobische Reaktion hat. Hätte sie eben wieder phobisch reagiert, dann wüssten wir, dass es mit der Integration irgendwie nicht geklappt hat. Wir hätten herausgefunden, was passiert ist, und es noch einmal gemacht. Ihre Reaktion war aber, oh, eine Brücke überqueren. Vorher, bei der Arbeit mit Linda, haben wir davon gesprochen, die neue Reaktion an einem Element der Umgebung zu ankern. Hier testen und überbrücken wir gleichzeitig. Frau, kann man das auch mit sich selbst machen? Ja, mit zwei Einschränkungen. Morgen stellen wir euch ein anderes Muster vor, das Umdeuten, Reframing. Es lehrt euch, ein spitzfindiges und subtiles internales Kommunikationssystem einzurichten. Wenn du über ein solches internales Kommunikationssystem verfügst, kannst du jederzeit internal überprüfen und sicherstellen, dass alle Teile in dir kongruent sind. Zögerst du, so kannst du mit Hilfe des Umdeutens Kongruenz herstellen, also internale Übereinstimmung. Eine andere Vorsichtsmaßnahme besteht darin, dass du einen wirklich guten Anker für eine tiefgreifende, positive, raushauende Erfahrung hast, damit du dich selbst herausbringen kannst, wenn du wieder in die alten unerfreulichen Gefühle einbrichst. Denn noch mehr unerfreuliche Gefühle zu haben, wird dir letztlich dabei überhaupt nicht helfen. Ich hatte einen durchschlagenden Anker. Stelle sicher, dass du einen für dich selbst hast. Wenn du eine intensive, phobische Reaktion hast, würde ich dir empfehlen, dass du es mit jemandem anderen zusammen machst. Das ist nicht zu schwierig und dauert offensichtlich auch nicht so lange. Such dir jemanden, auch wenn er nur den Aussteigeanker bedient. Wenn du in die unangenehmen Gefühle zurückkehrst, gehe gleich in die phobische Reaktion hinein und sage zu deinem Freund, jetzt sieh dir an, wie ich aussehe und wie ich atme. Wenn du mich wieder so siehst, drücke meine Hand, das wird ausreichen. Den Rest kannst du alleine machen. Frau, kann man das auch mit Kindern machen? Kinder scheinen nicht so viele Phobien zu haben. Bei denen, die doch eine haben, klappt es prima. Was immer ihr auch mit Kindern macht, ich empfehle euch, es hinterlistig zu machen. Ein Freund von mir hat einen 9-jährigen Sohn mit einer lausigen Rechtschreibung. Ich sagte, sieh dir diese Liste mit den 10 Wörtern an, die du buchstabieren sollst. Der Junge sah sie an und ich sagte, jetzt mach deine Augen zu und sage mir die Wörter. Nicht, wie man sie buchstabiert. Er hatte einige Schwierigkeiten damit. Er hatte keine gut entwickelte Visualisierung. Wie auch immer, ich sagte, erinnerst du dich an den Wookie im Krieg der Sterne? Erinnerst du dich, wie Wookie seinen Mund aufmachte und seine Zähne zeigte? So. Darauf er, oh ja, und sofort visualisierte er. Ich ließ ihn die Worte sehen, ausgedruckt in Wookies Mund. Es gibt immer irgendeine Erfahrung, irgendwo in der persönlichen Geschichte, die genau die Eigenschaft hat, wie ihr sie braucht. Wenn ihr diese Erfahrung mit der Aufgabe kombiniert, die ihr zu lösen versucht, dann gibt es kein Problem mehr. Und gerade bei Kindern, macht ein Spiel daraus. Was denkst du, würde der Wookie sehen, wenn er dich bei dieser Geschichte hier mit deinem Papa beobachten würde? Das ist eine Möglichkeit, die Dissoziation zustande zu bringen.